Das Podcast-Versuchslabor. Es gibt ja Sachen, die kann ich nicht wirklich gut. Zum Beispiel backen. Aber genau das muss ich heute machen. Ich muss nämlich für eine Schulveranstaltung für die Kids Kuchen mitbringen morgen. Haha, Kuchen kann ich nicht. Ganz einfach. Aber dafür hat ja die Lebensmittelindustrie ganz tolle Backmischungen erfunden. Und das werde ich jetzt machen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Deswegen kann das eigentlich nicht schief gehen. Da gibt es den Lebensmittelhersteller aus dem Raum Bielefeld. Oh, jetzt schreien sie wieder alle, Bielefeld, oh, Verschwörung, Bielefeld gibt's gar nicht. Doch, Bielefeld gibt's. Ich habe da schon gespielt im Allespapp in Bielefeld. Das ist nämlich ganz genau in den ehemaligen Ratskellerstuben. Da findet man das, ist relativ groß. Hat auch relativ viel Spaß gemacht. Also, Bielefeld gibt's. Das wollte ich ja an der Stelle mal als erstes Mal sagen. Ne? Da braucht ihr euch gar nicht weiter aufregen. Wer da Fragen hat, der kann sich an mich wenden. Ich war schon da. So, also der Hersteller für Backmischungen aus dem Raum Bielefeld, der mit dem Doktor vorne. Werbung machen ist im Podcast ja auch nicht so der Brüller, ne? Mache ich jetzt nicht. Also der hat es geschafft, in eine Orangenpackung Brownies reinzupacken, die man irgendwie selber backen kann. Das machen wir jetzt mal. Und dabei schauen wir mal, was wir alles so noch zu erzählen haben heute von dem Tag. Also die größte motorische Herausforderung ist eigentlich, diese aus Pappe dabei gelegte Backform zusammenzufalten. Ja, aber gut, ist ja bald Weihnachten, da kommt ja auch das wieder mit dem Sternebasteln und so Sachen. Da kann man schon mal üben. Jetzt falten wir das mal hier, so wie es da steht, mal der Reihe nach um. Immer die gefalzten Knicke nacheinander umknicken, da kriegen wir das schon irgendwie. Ja. Was mich ja immer verrückt macht bei diesen Backmischungen, ist ja, dass da so auf der Verpackung gibt es so eine ganz kleine weiße, ja, fast wie so eine Sprechblase. Also sie schaut so ein bisschen aus wie so ein Merkzettel. Und der ist total wichtig, weil da steht nämlich drauf, was du alles noch einkaufen musst, wenn du das Ding backen willst. Die Backmischung alleine tut es ja letztendlich nicht wirklich, sondern da stehen dann so schöne Sachen wie, ja, sie brauchen noch so 3 Eier und sie brauchen noch auf jeden Fall ein Öl und Wasser. Na gut, Wasser ist jetzt nicht so das Problem bei der ganzen Angelegenheit. Wasser haben wir im Hahn. Ja, da geht's auch schon wieder los. Wasser hat man normalerweise im Hahn, nicht in dem Dorf, wo ich wohne. In dem Dorf, wo ich wohne, wird das Wasser nämlich geklort im Moment. Das kommt daher, dass die Abwasserrohre marode sind und sich die Stadt nicht einigen kann mit den Wasserwerken, wer da zu reparieren hat. Und bis dahin pumpen die da fleißig Chlor rein in das Wasser. Und mit der Empfehlung, Wasser nur zu benutzen, wenn man es vorher abgekocht hat. Und ansonsten doch bitte in einen Getränkehandel der Wahl zu fahren und sich Wasser zu kaufen. Ja, aber die Rechnung fürs Wasser kommt trotzdem fleißig, ne? Das muss man auch mal sehen. Ja, da machst du nichts, ne? Also, ich weiß nicht, was man da machen kann. So ist das hier. In meinem kleinen Lala-Landdorf hier. Naja, so, gut, also. Die Verpackung haben wir schon mal, die Backform haben wir schon mal richtig gefaltet. Jetzt geht das los. Jetzt müssen wir hier diverse Beutelchen aufschneiden und da reinschütten. Und wir müssen noch lesen, wie das geht 50 Milliliter Wasser, 3 Eier, 100 Milliliter Speiseöl. Okay, da muss ich nachher mal schauen, wo meine Brille ist, dass ich das abmessen kann. Ja, ansonsten, also es ist Freitagabend und auch das gehört zum Papa-Sein dazu. Du kannst nicht immer nur mit den Kindern spielen und machen. Du musst auch mal Sachen tun, die du nicht so gerne magst. Und also wirklich so Kuchen backen, ne, ist überhaupt nicht meins. Aber kriegen wir schon. Kriegen wir schon hin. Also, jetzt haben wir jetzt Pulver da drinnen. Jetzt brauchen wir Eier. 3 Stück. Achtung, jetzt geht's los. Schabupp. Oh, rein damit. Ohne Schale. Ohne Schale wäre gut. Aber lässt sich manchmal nicht vermeiden. Na gut. Ist ja nur für andere Leute. Nee, wir haben ja Tag der offenen Tür morgen bei der Schule. Und da muss jeder irgendwie einen Kuchen mitbringen. Und meine Kinder auch. Und da ich beide Kinder an derselben Schule habe, muss ich für beide Kinder auch was backen. Das machen wir jetzt. Ja. So sieht das aus. Ja. Nebenher habe ich hier den Rechner stehen und lese ein bisschen meine Twitter-Timeline mit, damit ich nichts verpasse. Ist ja sonst ein bisschen langweilig, gell? Ja, so, jetzt, oh, jetzt geht's los. Wasser abmessen. Moment. Ja, ich bin mittlerweile in dem Alter, wo ich dafür eine Brille aufziehen muss. Aber da bin ich wahrscheinlich auch nicht mit alleine. 50 Milliliter Wasser, das kriegen wir hin. Jetzt schütten wir das da rein. Ich habe für 50 Milliliter Wasser abzumessen nur eine alte Babyflasche von den Kids. Ich habe gar keinen Messbecher, der 50 Milliliter anzeigt. Ich weiß ja nicht, wer sich sowas ausdenkt, aber gut. Das haben wir. Und 100 Milliliter brauchen wir Öl. Ja, nehmen wir halt irgendwie so ein Rapsöl habe ich hier. Das ist jetzt nichts Tolles, aber ich sage immer so, die Backmischung an sich ist ja schon Chemie, 100%. Da lohnt jetzt auch nicht, das gute Olivenöl reinzuschmieren. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwie die ganze Sache rettet. So, das haben wir drin. Und jetzt heißt es rühren. Ich bin hier quasi rührend bemüht um diesen Teig. So, ich denke mal, ihr hört das wahrscheinlich. Ich mache das mit einem ganz normalen Schneebesen, weil ich diese ganzen Elektrogeräte, außer die Pommesmaschine natürlich, nicht mag. Ich denke mal, ist da einfach schneller und die paar Umdrehungen, die schaffe ich gerade noch so mit der Hand. Boah, Wahnsinn. Uff. Jetzt haben wir es gleich. So. Wow. Das war schon. Oh, und das Zeug klebt. Das ist unglaublich. Also, wenn mein Lieblingshandwerker, der Bobson Bob Jörg, ja, der hat auch nebenbei einen super Podcast, den solltet ihr euch anhören. Ich verlinke den unten bei dieser Folge hier. bobsonbob.de. Ist einfach, kann man fast mittippen. Also Jörg, wenn du mal einen gescheiten Bio-Kleber brauchst, der nicht viel kostet, dann kaufst du dir so eine Packung Brownies von der besagten Firma aus Bielefeld, rührst dir den Teig an und packst du den in irgendeine Tube. Da klebst du alles mit. Das sag ich dir, du. Da fällt keine Kachel mehr von der Wand anschließend. Na gut. So, das haben wir fertig. legen wir mal in die Spüle den Schneebesen und jetzt vorsichtig mal die ganze Sache in diese Form reinschütten. Auch das werden wir noch hinkriegen. So, und los geht es. Ah, so, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich brauche so einen Schaber dafür, ne? So ein Plastikding. Ich hoffe, ich habe den. Oh, jetzt wird es laut. Jetzt muss ich den nämlich suchen hier in meiner Schublade, die relativ unsortiert ist. Kann natürlich auch sein, dass die Kinder damit gespielt haben, dann finde ich den nicht. Oh, jetzt wird's spannend. So, habe ich nicht. Schaber sind aus für heute. Ja, dann nehmen wir irgendwas anderes. So, das geht auch. Da so ein Plastiklöffel. Dann kriege ich das auch da raus. So. Schabe, Schabe, Schabe, Schabe, Schabe. Und schon haben wir das hier soweit. Oh, fertig. Ja. So. Habt so ein bisschen Nachrichten gehört heute und geschaut? Nee? Also dann muss ich ja quasi fast ein Datum dazu sagen. Heute ist der 16. Oktober 2015. Und heute haben sie mal eben ganz locker im Bundestag beschlossen, dass wir jetzt alle verdächtig sind. Und deswegen müssen wir ganz, ganz dringend unsere kompletten Daten, die wir so im Internet und im Handy und im Telefon von uns geben, mal kontrollieren und speichern. Kann man ja mal machen, ne? Ich weiß nicht. Ganz ehrlich. Und da kommen immer die ganzen Leute da so, oh, ich habe ja nichts zu verbergen, oh, hast du nicht gesehen? Also, wir haben mir das heute ein bisschen überlegt. Ich habe ja jetzt, war ja einkaufen, damit ich hier backen kann. Und habe dann natürlich diese Backmischung gekauft und Eier und Zeug. Ja, und das Ganze habe ich mal heute mal, mache ich sonst selten, aber heute war das so, ich habe es ein bisschen eilig gehabt und war nicht mehr bei der Bank und habe das mal mit der Karte bezahlt, das Ganze. So, das heißt, die Sparkasse weiß jetzt relativ genau, dass ich heute für knappe, was weiß ich, was waren das, 30 Euro oder so, beim Rewe in Geretsried eingekauft habe. Weil das sehen die ja, ne? Ja, und wenn ich das richtig verstehe, sind das jetzt alles so Daten, die jetzt weitergehen mit dieser Vorratsdatenspeicherung und dann ja notfalls eingesehen werden können. Ne? So verstehe ich das. Und die ganz Schlauen haben natürlich noch eine PayPal-Karte, da wird nämlich dann auch noch genau festgehalten, was du alles gekauft hast. Ja, das hieße heute. Man könnte nachvollziehen, ich habe heute diese komischen Brownies hier gekauft. Na, ich hoffe ja auch, dass die dann auch nachvollziehen, dass ich das mache, um meinen elterlichen Pflichten nachzukommen hier und einen, in Anführungsstrichen, Kuchen zu backen für eine Schulfeier. Und dann erhöhen die wahrscheinlich demnächst mein Kindergeld, weil ich das so toll mache. Nee, machen die natürlich nicht. Was die feststellen werden, ist, dass ich nämlich auch noch heute eine Flasche Wein gekauft habe. Und ich habe auch noch ein paar Biere gekauft. Ja, das auch noch. Ja, toll. So, und dann, wenn die das jetzt abgleichen mit den Daten von meinem Doc, von meinem letzten Blutbild und das Ganze dann an meine Krankenkasse schicken, ja, wird wahrscheinlich der Beitrag steigen, nehme ich mal an, oder? Oder wie läuft das dann demnächst alles? Da gibt es immer diese Schlaumeier hier. Ich habe nichts zu verbergen. Ja, da wäre ich mir mal gar nicht so sicher, ob du nichts zu verbergen hast. Ich meine, noch einmal ein einigermaßen gesittetes Umfeld, dass sich da Demokratie schimpft und wir haben den einen oder anderen Verbraucherverband und Datenschützer, die noch drauf gucken, aber ja, ihr Lieben, was machen wir denn, wenn sich das mal ändert? Und die haben alles gespeichert, was wir so gemacht haben die letzten paar Jahre. Was machen wir denn dann? Da stehen wir vielleicht blöd da, oder? Ich weiß es nicht. Naja, aber Politik ist ja eh nicht so meins. Ich habe das ja mal versucht. Das heißt versucht. Ich fand die Piraten mal ganz gut und habe doch mitgearbeitet. Die könnten mal, also eine Partei, die Grundzüge dieser Idee wirklich durchgesetzt hätte, die, glaube ich, die könnten wir jetzt gut gebrauchen, aber die haben wir leider nicht. Ja, so sieht das aus. Ja, aber davon abgesehen, die erste Packung Brownies ist dann soweit fertig. Und jetzt müssen wir den Herd anstellen. Jetzt müssen wir in den Backofen die ganze Geschichte. Ja, das ist jetzt, vom Format her ist das viereckig. Wenn es rund wäre, hätte ich es in der Pommesmaschine gemacht, ihr Lieben. Aber da passt es ja nun mal nicht rein. So. Und jetzt muss ich das ganze Spielchen nochmal machen. Weil, wie gesagt, ich habe zwei Kinder und jedes Kind muss einen Kuchen mitbringen. Ich weiß ja nicht. Naja, machen wir so. Also, das heißt, wir müssen hier abspülen. Das dauert einen Moment. Ich melde mich dann später wieder. So, die Brownies sind mittlerweile im Ofen und backen da gemütlich vor sich hin. Ne? Ja. Das dauert so 40 Minuten. Und ich habe dann jetzt eigentlich fast Feierabend. Jetzt muss ich nur noch die Küche aufräumen. Und dann, ja, war es das für heute soweit. Also, ich wünsche euch was? Einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen. Ich weiß ja gar nicht, wann ihr das anhört. Aber ist ja auch wurscht. Für mich ist jetzt Abend und ich sage jetzt einfach eine wunderschöne gute Nacht. Und auf jeden Fall passt auf euch auf. Servus.